willkommen zu meinem Podcast Business aus Leidenschaft. Mein Name ist Nadine, ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus und bin hauptberuflich selbstständig als Fotografin. Mit meinem Podcast möchte ich dir einen Blick aufzeigen, wie du dein Leben und dein Business mit Leidenschaft führen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, da bin ich wieder. Ich danke allen von euch, die mir auf unterschiedlichsten Wege immer mal wieder Feedback geben zu meinem Podcast. Das Feedback häuft sich jetzt immer mehr, umso länger es die Podcasts jetzt schon gibt. Und ich freue mich sehr über die ganzen Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Ja, und heute soll es um ein Thema gehen, welches mir vor kurzem so ins Bewusstsein gedrungen ist. Und zwar, ich bin ja, wie man auch auf meiner Homepage sehen kann, die Fotografin von Maite Kelly. Ich habe einige Projekte von ihr fotografiert und auch ihre Kinder fotografiere ich regelmäßig. Und vor kurzem war wieder ein Shooting mit ihren Kindern. Und mir ist in dem Moment so ins Bewusstsein gedrungen, wie aufgeregt und nervös ich war, wo ich zum allerersten Mal ihre Kinder fotografiert habe. Das ist jetzt schon wirklich 4 Jahre her. Aber mir war so übel in der Zeit, mir war so schlecht. Man muss dazu aber auch wissen, dass ich ein großer Kelly Family Fan war, wo ich 13 Jahre alt war. Das ist jetzt auch schon 23 Jahre her, beziehungsweise 24 Jahre her. Und mein großer Traum damals war natürlich wie alle anderen auch, irgendwann mal richtig Kontakt mit denen zu bekommen. Aber man wusste natürlich auch nicht wie. Man war dann einfach Fan, man hat die bewundert und ja, den Zusammenhalt bewundert, wie das dann so ist, ne? Und hat die aus der Ferne einfach angehimmelt. Ja, man wird dann aber auch erwachsen irgendwann und lässt dieses Fangehabe dann natürlich auch sein. Aber so ganz ist mir das nie irgendwie aus dem Kopf gegangen. Also die Familie, die liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Und was einen einfach mal irgendwann berührt hat, das lässt einen nicht mehr so los. Das ist wie bei der ersten Liebe, man denkt da immer dran. Man verbindet da irgendwie immer was Warmes mit, was Positives mit. Und so ist das hier auch. Und so habe ich mich natürlich immer mal wieder umgeschaut, was machen die denn jetzt? Und sind sie denn immer noch am Musik machen und so weiter? Man schaut dann halt, ne? Man guckt dann ab und zu mal nach, wie so der aktuelle Stand ist. Und so habe ich mich immer weiter auf irgendeiner Weise mit dieser Familie verbunden gefühlt und kam auf eigene Initiative, die ich selber unternommen habe, mit Maite irgendwann in Kontakt. So kam es dann auch, dass ich Fotos für sie gemacht habe, damals von ihrer kleinen Tochter, das ist auch auf meiner Homepage zu sehen. Und wie gesagt, mir war so übel, kurz vor diesem Fototermin, mir war so schlecht. Ich war kurz davor, mich zu übergeben und man muss wissen, dass wenn ich, eigentlich ist das ja Angst. Eigentlich ist das ja so eine Angst, sag ich mal, die man spürt und die macht ja ganz verschiedene Symptomatiken. Und bei mir ist es so, dass sich diese Angst im Bauchraum dann widerspiegelt. Mir ist dann super schlecht. Es kommt nicht oft vor, aber wenn, dann richtig. Und da war es so, dass ich kurz vor dem Fototermin gedacht habe, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das überhaupt auf die Reihe kriegen? Wie soll ich da meine Bilder machen? Ich habe das Gefühl, ich muss immer wieder und jederzeit auf Toilette rennen. Und letztendlich war es auch nicht so. Also das war nur meine Angst. Und wenn man erstmal Angst hat, dann hat man auch Angst vor der Angst. Ein Teufelskreis. Da kann ich ein Lied von singen in solchen Momenten. Letztendlich war es, bevor dieser Fototermin da war, so, dass ich mir wirklich sehr schlecht war. Und als dieser Termin dann zugange war, also als ich am Fotografieren war, legte sich die Angst. Ich war immer noch, ne, in diesem Fototermin, es war immer noch Maite Kelly, die da vor mir stand mit ihrem Kind. Und eigentlich hätte mir da erst recht schlecht werden müssen, weil ab jetzt kommt es drauf an, dass ich alles richtig mache. Da ab jetzt war ich wirklich unter Druck. Aber wo ich erstmal anfing, habe ich mich so darauf konzentriert, einfach das alles richtig zu machen, dass diese Übelkeit und die Angst, die damit verbunden war, gar keinen Platz mehr hat. Und ich habe mal irgendwann in der Vergangenheit gelernt, dass man sich nur auf eine Sache von diesen beiden gleichzeitig konzentrieren kann. Wenn du jetzt zum Beispiel nervös bist, weil du eine Rede halten musst auf der Bühne und dir ist vorher schlecht vor Aufregung, dann wirst du auch merken, dass dann, wenn du die Rede anfängst, dass die Übelkeit verfliegt. Einfach weil dein Kopf sich in dem Moment nicht mehr auf die Übelkeit konzentriert und auf die Angst, sondern umschaltet auf das, was du eigentlich da machst und was du zu tun hast und was du zu sagen hast. Und das habe ich da auch erfahren. Die Angst ging weg, die Übelkeit ging weg, kam aber dann mit den nächsten Shootings wieder, wo ich die Malte vor mir hatte. Ja, und so blieb das dann erstmal, aber es wurde immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die auch belegt ist letztendlich, dass wenn wir uns Situationen aussetzen, vor denen wir eigentlich total Schiss haben und wir machen das umso öfters und gehen immer öfters da durch und immer wieder da rein, dann wird dieser Berg kleiner. Uns kommt dieser Berg gar nicht mehr so groß vor. Wenn wir diesen Berg bezwingen, dann wissen wir, ich habe es schon einmal geschafft, es passiert nichts Schlimmes, ich habe es überlebt und ich schaffe es auch noch einmal. Und die Angst, die wir dazu vorgespürt haben, die weist sich dann als unbegründet. Die stellt sich dann als unbegründet heraus. Wir merken dann, wir brauchen ja gar nicht so viel Angst haben, es ist ja alles gut gegangen. Wir müssen das aber wirklich, wirklich öfters machen. Das ist für jeden unterschiedlich. Für jeden ist es unterschiedlich, wie oft man da durch muss, durch diese Herausforderung. Und für jeden ist es auch was anderes. Die größte Herausforderung, ne? Das kann ja was ganz, ganz, ganz anderes sein. Ich zum Beispiel, ich mag das auch gar nicht vor Leuten zu singen. Ich singe eigentlich sehr, sehr gerne und ich will mal behaupten, gar nicht mal so schlecht. Aber sobald ich vor anderen Menschen singen soll oder ich denke, jetzt kann ich mich mal trauen, weil ich spiele ja auch Gitarre und so, dann traue ich mich aber nicht. Warum auch immer. Dabei ist es ja gar nicht so schlimm. Na, und dann singt man halt schief. Das ist doch eigentlich ganz egal. Aber diese Blockade im Kopf oder diese Angst davor, die wird weniger, umso mehr man sich diesen Situationen aussetzt und sich einfach traut. Weil in dem Moment, wo man dann das anfängt und die Sache beginnt, merkt man, dass die Nervosität nachlässt. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Deswegen möchte ich auch euch ermutigen, geht da durch, gibt der Angst keinen Grund da zu sein. Weil wenn ihr die Situation meidet, vor der ihr Angst habt, wenn ihr die Situation umgeht, dann gibt ihr der Angst einen Grund da zu sein. Weil ihr dann sagt, ja, die Situation macht mir Angst und das ist berechtigt, also vermeide ich das, also gehe ich das gar nicht erst an. Damit will ich dann nichts zu tun haben, das ist was Gefährliches, das ist etwas Unangenehmes und nee, also das mache ich dann nicht. Versucht es. Wenn es etwas ist, was ihr angehen solltet, dann tut es auch. Lasst euch nicht von der Angst abhalten. Die Angst wird uns immer suggerieren, dass wir etwas nicht tun können, nicht schaffen können, dass wir nicht gut genug sind und das nicht auf die Reihe kriegen. Das wird uns die Angst immer sagen und letztendlich sind Ängste dann in diesen Bereichen oft irrational. Es gibt auch Glaubenssätze, die hat man von der Kindheit irgendwo unterbewusst immer abgespeichert, wo man gehört hat, komm, ne, du kriegst es eh nicht auf die Reihe, lass es sein, fang gar nicht erst an. Und als Beispiel jetzt, ne, das brennt sich ein bei uns, das brennt sich ein bei uns im Kopf, im Herzen und macht sich dann irgendwo, irgendwann bemerkbar. Wir dürfen aber nicht darauf hören. Auf diese Stimme sollten wir nicht hören. Und wenn sie da ist, dann müssen wir uns antrainieren, uns zu beweisen, dass wir das schaffen. Wir schaffen alles, was wir wollen. Wir können alles schaffen, was wir wollen. Alles ist uns möglich. Die Frage ist nur, wie viel Arbeit ist es? Und halten wir diese Arbeit aus und haben wir die Disziplin, das zu tun? Und da ist es wichtig, immer wieder durchzugehen. Immer wieder durchzugehen. Wenn ich heute durchzugehen durch diese Situationen, wenn ich heute die Shootings mit Malte mache, dann bin ich total entspannt, wie bei jedem anderen Shooting auch. Und ja, einfach wegen der Erfahrung. Ich habe sie jetzt auch schon wirklich ganz oft vor der Kamera gehabt. Nicht nur ihre Kinder, auch berufliche Projekte habe ich ja fotografiert. Und es ist einfach die Erfahrung, die man macht und die man sich antrainiert im Kopf, wo man dann sich selber gar nicht mehr sagen muss, ganz ruhig, alles ist gut, es passiert nichts, geh einfach Geh einfach dadurch. Das muss man sich irgendwann ja gar nicht mehr sagen. Wenn man weiß und merkt, man hat es ausgehalten, man braucht gar keine Angst mehr davor haben und es war sowieso ja eigentlich total Quatsch, überhaupt Angst zu haben, dann hat man das beim irgendwann auch nicht mehr. Und wie gesagt, versucht das mal. Nehmt euch mal jeden Tag etwas vor, was ihr eigentlich nicht tun würdet. Man sagt ja auch, man soll raus aus der Komfortzone, weil dort wartet das Leben auf einen. Das kann ich auch bestätigen. Wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, dann blüht ihr nämlich auf. Ihr fühlt so eine Art Euphorie. Ihr werdet auf einmal richtig Power haben, richtig Schwung haben und richtig voller Kraft und Elan sein. Und das ist nämlich auch diese positive Erfahrung, die man damit macht. Raus aus der Komfortzone und irgendwas tun, was man sonst sich nie getraut hätte. Und ihr werdet sehen, es lohnt sich. Versucht das mal und berichtet mir. Berichtet mir, was für Erfahrungen ihr gemacht habt und was das für eine Situation war, die euch zuvor so viel Angst gemacht hat und ob es sich gelegt hat, wenn ihr diesen Berg einfach angegangen seid. Ich kann wetten, der wird dann kleiner und die Angst auch. Aber erzählt mal und nimmt mit mir Kontakt auf und erzählt mir, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.